was du weißt. Gelogen. Sie haben unsere Geschichte gefälscht. Sie haben uns um unser Ansehen betrogen. Und auch heute regieren sie die Welt. Alles, alles, alles, alles, was du weißt, ist gelogen. Sie haben unsere Geschichte gefälscht. Sie haben uns um unser Ansehen betrogen. Doch uns hält nichts auf, zumindest nicht auf die Welt. Weißt du, vor deiner Zeit, da lebten wir frei. Da waren wir stolz und erhaben. Die Völker der Erde wehrten sich gemeinsam gegen die Tyrannei, gegen die Mächte des Dollars. Wir kämpften noch unterlagen. Und unser Land sollte von nun an der Ursprung allen Übels sein. Verbrannten Frauen und Kinder lebendig, schändeten und ertränkten sie. Nahmen Millionen Soldaten gefangen, die sie danach alle verenden ließen. Runtergehungert bis auf das Skelett, fotografiert, um sie später in Büchern als Opfer der Deutschen zu präsentieren. So funktioniert ihr perverses Spiel. Lass dich niemals täuschen, der Sieger kriegt die Beute. Schreibt die Geschichte auf aus seiner Sicht, das war immer so und ist bis heute. Wer von den Hampels da oben mit Konto voll bis oben hin dient noch dem Volke. Wir jagen sie alle im Falle der Revolution salopp zum Teufel. Alles was du weißt ist gelogen. Sie haben unsere Geschichte gefälscht. Sie haben uns um unser Ansehen betrogen. Und auch heute regieren sie die Welt. Alles, alles, alles, alles, was du weißt, ist gelogen. Sie haben unsere Geschichte gefälscht. Sie haben uns um unser Ansehen betrogen. Doch uns hält nichts auf, zumindest nicht auf dieser Welt. Weißt du, vor langer Zeit hat man Kinderschänder gehängt und geächtet. War der Mensch ein Mensch ganz ohne Likes und ohne Terabytes. Ganz ohne Suche nach Identität, denn sie wurde ihm mit in die Wiege gelegt. Nur eine Wurzel, die tief genug geht, kann auch fundamental für robuste Äste sein. Es ist kein Zufall, dass deine Mama einen Deutschen gebar. Also leugne nicht deine teutonische Art. Die Vorhersehung ist es, die dich nie zu täuschen vermag. Die Feinde erfinden jetzt Märchen von neuerem Schlag. Wollen rechtfertigen, was sie den Deutschen verbargen. Die scheußlichen Taten, wofür sie bis heute nicht bezahlen. Ihr müsst die Signale deuten. Jeder hat viel zu verlieren, doch ein wahrer Mann dient seinem Land. Doch wenn es nichts als Elend und Strafe bedeutet. Ob Elsässer, Höcke, ob Meuthen, sie alle haben es verleugnet. Viele, die wünschen zu führen, doch werden sie alle am Ende den Haken folgen. Alles, was du weißt, ist gelogen. Sie haben unsere Geschichte gefälscht. Sie haben uns um unser Ansehen betrogen. Und auch heute regieren sie die Welt. Alles, alles, alles, alles, was du weißt, ist gelogen. Sie haben unsere Geschichte gefälscht. Sie haben uns um unser Ansehen betrogen. Doch uns hält nichts auf, zumindest nicht auf.